So, da werden wir wieder zu Hause. Was? Ich mach Licht. Kinder, habt die überbliebenen Kalbsachsen nicht vergessen? Ich hab's alle in mein Tierchen eingebunden. Die kehren auch morgen früh. Jetzt, hallo, marsch! Schlafen, Kinder! Ja, gute Nacht! Gehen wir schlafen! Ach Gott. Ich hab das Salal zu lieb zu wenig getrunken und mir zu lieb zu viel gegessen. Jetzt druckt's mir morgen. Mom, komm! Geh jetzt auch ins Bett. Zuerst muss ich dem Adolf noch meine Meinung sagen. Gefangen hat nichts mehr an. Nein, der Schwager hat recht. Wenn eine ganze Familie sauft, soll sie sich eher nicht ausschließen. Aha, da ist er schon. Der bockbeinige junge Herr. Adolf, das war nicht schön von dir. Aber Mutter, wenn Sie wüssten, wie mir ist. Was treiben denn die Fratzen schon wieder? Ich muss doch nachschauen. Warum bist du nicht mit uns ins Wirtshaus gekommen, Adolf? Mir ist nicht wohl. Ah, was? Ich ärgere mich nicht mehr mit dir. Erstens marschierst du morgen aus dem Haus. Der Herr von Zins schickt dich als Schreiber wohin. Fort von hier. Er wird deine holde Amarosia heiraten und nicht du. So? Und fürs Zweite muss ich dir einmal sagen. Du bist nicht mein Sohn. Du bist nur ein angenommenes Kind. Was? Ja, und ich bin recht froh, dass ich keinen solchen... Ja, wer ist mein Vater? Jetzt ist er schon lang gar nicht mehr. Ein liederlicher Ding war er. Ein verliebter Narr wie du. Er ist in die Welt gegangen, hat dem Glück nachschwimmen wollen und ist in Gott weiß was für einen Meersofen, der Vagabund, der... Den großen Teil meiner Schuld für die Wohltaten, die sie mir erwiesen, trage ich hiermit ab, dass ich zu den Schmähungen, die sie gegen meinen rechten Vater ausstoßen, schweige. In was für einem Ton redst denn du mit mir? Oha, seid so gut, ja? Weil jetzt die Bande der Natur gesprengt sind, da fangst gleich ein bisschen zum Raffen an, gell? Den Zoll der Dankbarkeit werde ich ehrlich abtragen. Ich gehe auch fort von hier. Aber nicht, wohin der saubere Herr von Zins und Sie wollen, sondern wohin ich will. Und das sage ich Ihnen. Die heutige tyrannische Behandlung mit dem Brief hätte ich nicht geduldet, wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht mein Vater sind. Kecker Bursch! Du unterstellst nicht, dich! Nicht. Geh schlafen, Schwager. Die Bande der Natur seien gesprengt. Du riskierst, dass da nur ein paar Obe hat. Na, morgen sprechen wir uns noch. Wart nicht, du Bursch, du übernannt. Da hat man ein Leben lang das Reinkerl aufgezogen. Onkel Damian. Was? Sie nennen mich noch Onkel nach Sprengung sämtlicher Bande der Natur? Ach, lass das. Ihr habt meinen Vater gekannt? Ja. Aber ich bin jetzt viel zu schläfrig. Wo habt ihr ihn gesehen? Oh, 20 Meilen von hier, in Dixter. Also dazu mal, wir sind nur so 3 Finger lang geworden. Und die Nachricht seines Todes? Die hat uns am Jana erzählt. Ich geh mein Bett. Muss ich Adolf? Salal! Ja. Salal, wo bist du denn gesteckt die ganze Zeit? Ich hab mit der Fanny geredet. So. Mit dem Stubenmädel vom ersten Stock. Ja, was sagt sie? Ich hab gesagt, dass sie sich aus lauter Desperation was antun wollen. Ja, was hat aber sie gesagt? Ja, sie ist hineingerufen worden und so hat's gar nichts mehr gesagt. Salal! Ja, ich komm schon, Seferl. Gute Nacht, Damian. Gute Nacht, Geliebte. Ich bin meinerseits einfach so angegessen. So angegessen. Also sowas. Die haben da drum im ersten Stock halt einen Ball. Da wird man wieder die ganze Nacht nicht schlafen können. Ach, und dabei bin ich so hundsmied, dass ich auch zum Ausziehen zu faul bin. Aber was? Ich lege mich gerade als Anzuger ins Bett. So ist morgen beim Aufstehen auch wieder ein Arbeitersport. Ach, ey. Also bin ich allein auf der Welt. Keine Eltern, keine Verwandten. Und bald auch getrennt von Emilie. Von ihr, die mir alles ist. Aber ich muss fort von hier. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber auch nichts mehr zu hoffen auf der Welt. Herr Art, Adolf. Wie? Fanny, Sie? Hier herunten bei uns? Ich habe Ihnen Wichtiges zu sagen, Herr Adolf. Sprechen Sie. Mein Fräulein liebt Sie über alle Maßen. Wie? Jetzt noch? Nach dem abscheulichen Brief, den ich... Herr Adolf, abscheulich war Ihr Brief doch nicht. Das Begehren, dass sie zu Ihnen kommen soll, zwar etwas kühn, aber... Das ist in dem Brief gestanden, den das Fräulein von mir... Sie werden doch noch wissen, was geschrieben haben. Sie ist schrecklich mit den Verliebten. Das ist unbegreiflich. Ja, was sagt Emilie? Sie weint. Sie ist trostlos und muss jetzt tanzen, währenddem ihr Herz... Was ist vorgefallen? Der Vater zwingt sie zu einer verhassten Heirat. Oh, Himmel. Was sollt einem doch der Teufel... Man kommt. Ich verschwinde, aber ich werde Ihnen helfen. Das ist schrecklich. Ja, was ist denn? Was geistert denn der Schwager da im Nachthemd umeinander? Wenn das verdammte Musizieren und Tanzen da oben so fortgeht, das wird dann für uns eine angenehme Nacht. Ja, wirklich. Es ist doch nicht möglich. Man kann in keinen Schlaf kommen. Auf die Letzte wecken sie mir nur die Kinder alle auf. Hat der Schwager kein Buch zum Lesen? Oh ja, auf dem Ofenmeierl drin liegt der Abelard und die Heloise. Gut, ja, das werde ich lesen. Wenn mir dann noch kein Schlaf kommt, so ist keine Hilfe mehr. Jede zweite Nacht die Hupferei so ein Jetzt hat er mir die Fanny verjagt. Sie wollte mir doch noch was sagen. Nein, gib da Adolf, du Ruhe. Das ist ein Zwieder, oben die Musik und hier unten ganze Nacht diese Stubenmädlerei im Zimmer. Sogar das Vieh hat bei der Nacht. Warum sollte ich nachher keine haben? Was nützt mir das alles? Sie liebt mich und muss doch das Weib eines anderen werden. Oh, Emilie. Oh, Seiler. Ja, das ist doch schrecklich. Die Remasuri da oben, nein, das ist stark. Nur näher, gnädiges Fräulein. Emilie! Sie hier? Das hat mir gerade noch gefällt, nein. Ist es möglich? Sie haben sich herabgelassen? Aber was, warum nicht gar herabgelassen? Herabgelassen an einem Strick? Die Freund wird wohl über die Stirn heruntergegangen sein. Wir sind nicht allein. Ah, von dem haben wir nichts zu befürchten. Schau, wie das Stummerl weiß, dass ich nicht furchtbar bin. Oh, Adolf, ich soll diese Hand einem anderen reichen. Ihnen gehört mein Herz, retten Sie mich. Nur ein Mittel gibt's. Fliehen Sie mit mir. Die nächste Nacht. Jenseits der Grenze werden wir getraut und dann... Ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Emilie. Adolf. Man kriegt völlig lange Zeit, wenn man denen beim Busseln zuschaut. Nicht wahr, Freund Fanny? Was ist das? Es hat wer beim Haustor gelitten. Ach, ich muss hinauf. Komm, Fanny, auf morgen ab. Emilie. Ja, was ist das? Herr Zuwag und Herr Blutzer, Herr Blutzer. Kommt ihr da mitten in der Nacht eure Rechnungen, Katze? Aber keine Spur wegen die paar Kreuzer. Das ist ja eh schon alles zu. Wie kommt ihr denn überhaupt da herein? Da bald hätten sie uns eh nicht hereinlassen. Zum Glück ist ein Stafettenreiter mit uns zugleich gekommen, der im ersten Stock was abzugeben jo, hat. Ja, was wollt ihr denn da aber mitten in der Nacht? Also alles aufräumen im Haus. Die Frau Seferl hat einen Ternock gemacht. Was? Ja, sie hat mir die Nummern gesagt und die Esel hab's nicht gesetzt. Na, so war, nein, sowas. Schwager! Also, Seferl heraus, kommst du heraus? Also, ich hab glaubt, der Schlag trifft, wie mir mein Schwager jetzt ins Wirtshaus kommt und sagt mir, was heute gesungen worden ist in der Lotterie. Was sagt das? Schwager! Seferl heraus! Na, was sagst du, Johann? Heute fallen mir fortwährend großartige Blätter. Ich habe bis jetzt jedes Spiel gewonnen. Bitte, Solo. Euer Gnaden haben eben immer Glück. Cotillon, ja. Bitte zum Cotillon. Ja, Johann. Was wo ist denn, Friedrich? Hier, eben gekommen für den gnädigen Herrn. Gib her. gnädige Herr, eine Stafette aus Marseille. Oh, Chevalier Bonbon, die erwartete Stafette. Von meinem Bruder. Das betrifft die Spekulation zur See. Lesen Sie rasch. Ja, du kannst mir gleich zu meinem neuen Reichtum gratulieren, Johann. Was ist denn? Bonbon, das Schiff ist gescheitert. Oh, quel malheur. Ich bin verloren. Oh, dieses Unglück. Dieses Unglück. Es ist ein Terno. 800 Gulden, Frau Seferl. Weil, Mann, das enorme Glück. Es ist zum Verzweifeln. Man hat mir alles versiegelt. Kaum erst 10 Stunden vergangen, seit ich die Hiobsbotschaft bekommen habe. Und alles, alles sieht anders aus. Johann! Johann! Eine Woche steht vor der Tür. Das kann mich doch nicht angehen. Johann! Ich habe nur mein und nicht fremdes Geld verloren. Johann! Wo mag denn der Kerl stecken? Johann! Was wollen's? Was bedeutet denn die Wache vor der Tür? Das geht Ihnen nichts an, Herr Goldfuchs, sondern den Chevalier Bonbon. Wie das? Ja, man weiß, dass das Malheur mit dem Schiff Ihnen und dem Bonbon sein Bruder in Marseille en compagnie z'Grund gekriegt hat. Ja, na und der Bonbon hat hier Schulden gemacht und versprochen, sein Bruder schickt's Geld. Na, jetzt versichern sich die Gläubiger derweil seiner einfältigen Person. Aber sagen's mir nur, wie kann man so dumm sein und so ein Geschäft entrieren zur See ohne Assekuranz? Ja, aber Johann, du sprichst auf einmal in einem ganz anderen Ton mit mir. Na, das ist sehr natürlich. Das Gefühl, ich stehe ein reicher Mann vor dir, das ist bei mir der Resonanzboden, über den man die Seiten der Höflichkeit aufzieht. Kriegt dieser Resonanzboden durch einen tüchtigen Schlag einen Sprung, dann klingen die Saiten nicht mehr wie früher, sondern geben einen dumpfen, groben Ton. Impertinenter Schlingel, hinaus! Ah, das glaube ich, dass Ihnen das recht wäre, weil ich eine Forderung habe. Die 6.000 Gulden, die mein Vetter bei Ihnen angeht. Ja, ja, die soll er haben. Ich habe noch in einem hiesigen Handlungshause. Ich weiß, 80.000 Gulden haben Sie noch hier anliegen beim Bankier. Von denen werden Sie das Geld zahlen und das heute noch. Denn wie Sie dumm spekulieren, werden die 80.000 Gulden auch bald hin sein. Bursche, ich gebe ihm ein paar Ohrfeigen. Na, das müssen Sie nicht tun. Es kostet Stück 5 Gulden und Ihnen wird bald jeder Groschen wehtun. Übrigens, das letzte Rettungsmittel für Ihnen, dass das Fräulein Doktor eine brillante Partie macht, das ist ja auch schon beim Teufel. Denn es wird bald allgemein bekannt werden, dass sie eine Liaison ferm hat mit dem Tandlerbuben zu ebener Erd. Übrigens sehr ehrenvoll das. Kerl, du lügst. Da dürften Sie froh sein. Aber jetzt holen Sie Geld und schauen Sie, dass ich die 6.000 Gulden kriege. Nachher gehe ich. Undankbares Subjekt. Aber die Zeit drängt, ich muss dazusehen. Nur beim Bankier, da darf ich mein Geld nicht holen. Das würde zu viel Aufsehen machen. Ich muss ihm anderwärts Geld aufnehmen, damit ich meinen Aufwand fortsetzen kann, bis ich mich wieder finanziell... Friedrich, meinen Hut und meinen Stock. Ach, richtig. Emilie. Na, ihr werde ich lehren. Einen von diesem Gesindel da unten... Von diesem Gesindel.